Siebentes Buch, Teil 2 von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs von Thukydides, übersetzt von C.N. Osiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Wir aber wurden, auch mit einer großen Überzahl an Schiffen, auch wenn wir nicht, wie es jetzt der Fall ist, mit der ganzen Flotte Wache halten müssten, uns schwerlich in diesem Vorteile befinden. Denn wenn wir in der Aufmerksamkeit auch nur ein wenig nachlassen, so werden wir unsere Bedürfnisse nicht erhalten, deren Beiführung an der feindlichen Stadt vorbei schon jetzt schwierig ist. Unser Schiffsvolk aber hat aus folgenden Ursachen großen Verlust erlitten und leidet ihn noch immer. Die Matrosen nämlich werden teilweise, wenn sie sich wegen des Holzsammelns und auf Plünderungen und zum Wasserholen weit entfernen müssen, von der Reiterei niedergemacht. Die Dienstleute aber entlaufen, seit das Gleichgewicht hergestellt ist. Diejenigen Miettruppen, welche man auf die Schiffe gepresst hat, entweichen, sobald sie können, in ihre Heimat. Jene aber, welche sich zuerst durch den hohen Sold anlocken ließen und mehr auf Geldgewinn als auf Kriegsarbeit gerechnet hatten, entfernen sich nun, da sie wieder erwarten, eine Seemacht und andere Angriffs- und Widerstandsmittel auf feindlicher Seite sehen, zum Teil unter irgendeinem Vorwand als Überläufer, zum Teil laufen sie so gut jeder kann weg. Sizilien ist ja groß genug, und einige haben sogar hykarische Sklaven erhandelt und die Schiffsherren vermocht, diese statt ihrer auf die Schiffe zu nehmen, wodurch die Genauigkeit im Schiffsdienste gestört worden ist. Ich melde euch ferner, was ihr übrigens längst wisset, dass der Kern eurer Schiffsmannschaft an Zahl unbedeutend ist und nur wenige Schiffsleute imstande sind, ein Schiff rasch zu bewegen und das Ruderwesen in Ordnung zu halten. Die größte Verlegenheit aber ist bei allem diesem, dass es mir, dem Feldherrn, nicht möglich ist, jenen Übeln zu steuern, da eure Gemütsart so schwer zu leiten ist und dass wir nicht wissen, woher wir frische Mannschaft für die Schiffe nehmen sollen, während die Feinde von vielen Seiten dazu Gelegenheit haben. Dass wir vielmehr genötigt sind, von dem, was wir mit hergebracht, sowohl den laufenden Dienst als den Verlust zu bestreiten, denn die bis jetzt uns noch verbündeten Städte Naxos und Katana sind dazu nicht vermögend. Sollte die Macht der Feinde noch irgendeinen Zuwachs erhalten, so dass die Gegenden Italiens, von denen wir unsere Nahrungsmittel beziehen, wenn sie sähen, in welcher Lage wir sind und ihr uns keine Unterstützung nachsenden würdet, zu jenen überträten, so werden sie durch Einschließung uns zur Übergabe nötigen, und der Krieg wird ohne Kampf entschieden werden. Ich hätte euch nun zwar angenehmere, jedoch keine nützlichere Nachrichten geben können, wofern anders eine richtige Kenntnis der hiesigen Lage eure Beschlüsse leiten soll. Weil ich ferner auch eure Gemütsart kenne, dass ihr stets das Angenehmste hören wollet und doch, wenn der Erfolg, den ihr habt, jenem nicht entspricht, hintennach Klage erhebet, so habe ich es für das Sicherste erachtet, euch die Wahrheit darzulegen. Bis jetzt dürft ihr überzeugt sein, dass in Betreff des ursprünglichen Zwecks unserer Sendung sowohl Anführer als Soldaten sich vorwurfsfrei benommen haben. Da aber nunmehr ganz Sizilien sich gegen uns vereinigt und noch mehr Kriegsmacht aus dem Peloponnese erwartet wird, so erwäget jetzt in euren Beratungen, dass unsere hier befindlichen Hilfsmittel nicht einmal gegen die vorhandene feindliche Macht genügen, sondern ihr entweder was hier ist, sich zurückziehen lassen oder eine zweite, nicht geringere Heeresmacht an Land- und Seetruppen und nicht unbeträchtliche Geldmittel nachsenden müsset. Auch bitte ich, mir einen Nachfolger zu geben, da ich wegen einer Nierenkrankheit nicht imstande bin, länger hier zu bleiben. Ich mache dabei Anspruch auf eure Nachsicht, denn solange ich gesund war, habe ich mir als Feldherr manche Verdienste um euch erworben. Was ihr aber zu tun im Sinne habt, das bringet mit Anbruch des Frühlings sogleich und ungesäumt zur Ausführung, und bedenket, dass die Feinde, was sie sich aus Sizilien verschaffen wollen, in kurzem zur Hand haben werden und, wenn auch die Hilfe aus dem Peloponnese langsamer ankommen sollte, dies doch, wenn ihr der Sache nicht eure Aufmerksamkeit widmet, teils unbemerkt von euch wie das erste Mal, teils mit zuvorkommender Überraschung geschehen wird. Dieses war der Inhalt des Schreibens von Nicias, nachdem die Athener dasselbe sich hatten vortragen lassen, nahmen sie zwar dem Nicias den Oberbefehl nicht ab, doch gaben sie ihm zwei von den dortigen Anführern, Menander und Euthydemus, bei, bis die andern zu wählenden Mitbefehlshaber ankämen, damit er bei seiner Unpässlichkeit nicht allein die Last des beschwerlichen Amtes zu tragen hätte. Auch beschlossen sie, weitere Heeresmacht an See- und Landtruppen hinzusenden, aus der Dienstliste der Athener und von den Bundesgenossen. Zu Mitbefehlshabern ernannten sie Demosthenes des Alcisthenes und Eurymedon des Thukles Sohn. Den Eurymedon schickten sie sogleich um die Zeit der Wintersonnenwende nach Sizilien mit 10 Schiffen und 20 Talenten Silbers. Diese sollten dorthin die Nachricht bringen, dass Hilfsvölker ankommen und man für sie Sorge tragen werde. Demosthenes aber, der noch zurückblieb, traf Anstalten zu dem Seezuge, in der Absicht, denselben mit Anbruche des Frühlings zu unternehmen. Er bot daher bei den Bundesgenossen Truppen auf, und zu Athen rüstete er Geld, Schiffe und schwer Bewaffnete. Auch sandten die Athener 20 Schiffe in die Gegend des Peloponneses mit dem Auftrage, dort Wache zu halten, dass aus Korinth und der Halbinsel keine Überfahrt nach Sizilien geschehe. Denn als die Abgeordneten zu den Korinthern kamen und von dem besseren Zustande der Dinge in Sizilien berichteten, so überzeugten sie sich, dass ihre frühere Absendung von Schiffen nicht unzweckmäßig gewesen, und wollten sich nun noch mehr anstrengen, und nicht allein sie trafen nun Anstalten, auf Lastschiffen schweres Fußvolk nach Sizilien zu senden, sondern auch die Lazedämonier wollten aus den übrigen Teilen der Halbinsel auf dieselbe Weise Truppen auslaufen lassen. Die Korinther bemannten 25 Schiffe, welche ein Seegefecht gegen das Beobachtungsgeschwader bei Naupaktus versuchen sollten, damit die Athener zu Naupaktus ihre Lastschiffe desto weniger am Auslaufen hindern könnten, wenn sie auf die ihnen entgegenstehenden Kriegsschiffe ihre Aufmerksamkeit richten müssten. Die Lazedämonier schickten sich auch an, in Attika einzufallen, was sie schon früher beschlossen hatten, und die Korinther und Syrakusier auf die Nachricht von dem Hilfszuge der Athener nach Sizilien ihnen dringend empfahlen, damit dieser durch jenen Einfall hintertrieben würde. Auch Alcibiades drang darauf und gab ihnen den Rat, Decelea zu befestigen und den Krieg nicht säumig zu führen. Die Lacedämonier aber fühlten sich vornehmlich dadurch ermutigt, dass sie glaubten, die Macht der Athener, die nun einen doppelten Krieg gegen sie und die Sizilioten zu führen hätten, würde umso leichter gebrochen werden können und dass die Athener zuerst den Vertrag verletzt hätten, denn im vorigen Kriege, meinten sie, sei das Unrecht eher auf ihrer Seite gewesen, weil noch während des bestehenden Friedens die Thebaner gegen Plataea gezogen und sie, da doch in früheren Verträgen bestimmt gewesen, dass man bei angebotener rechtlicher Ausgleichung keine Waffengewalt brauchen sollte, auf die Aufforderung der Athener zur Rechtsverhandlung sich nicht eingelassen hätten. Daher erklärten sie sich ihr früheres Missgeschick, wobei sie an den Unfall bei Pylos und an andere widrige Ereignisse dachten. Nachdem aber die Athener mit 30 Schiffen in die See gegangen und einen Teil des Gebiets von Epidaurus und Prasiae und andere Gegenden verwüstet hätten und von Pylos aus Räuberei trieben und so oft über irgendwelche zweifelhafte Punkte des Vertrags Zwiespalt entstand, die Aufforderung der Lacedämonier zu rechtlicher Verhandlung nicht genehmigt hätten, so dachten die Lacedämonier, dass von da an die Schuld des Unrechts, die sie früher getragen, hinwiederum auf die Athener in gleichem Sinne zurückfallen müsse, und daher waren sie umso eifriger für diesen Krieg gestimmt. In diesem Winter kündigten sie ihren Bundesgenossen Lieferungen von Eisen an und setzten das übrige Geräte zum Festungsbau in Bereitschaft. Auch schafften sie nicht allein selbst das Nötige herbei, um denen in Sizilien auf Lastschiffen Unterstützung zu bringen, sondern sie nötigten dazu auch die übrigen Peloponnesier. So endigte der Winter und das 18. Jahr dieses Krieges, welchen Thukydides beschrieben hat. Sogleich mit dem Anfang des nächsten Frühlings fielen die Lacedämonier und ihre Verbündeten so früh als sie konnten in Attika ein. Ihr Anführer war Agis des Archidamus Sohn, König der Lacedämonier. Zuerst verheerten sie das Blachfeld der Umgegend, sodann verschanzten sie sich in Decelea, indem sie die Arbeit nach den verschiedenen Städten unter sich teilten. Es ist aber Decelea, etwa 120 Stadien von der Stadt Athen entfernt und ebenso weit oder nicht viel weiter auch von Böotien. Diese Verschanzungen waren auf einem ebenen Platze und den bequemsten Punkten, um dem Feinde zu schaden, so angelegt, dass man sie bis nach Athen sehen konnte. So waren nun die Peloponnesier und ihre Verbündeten in Attika mit dem Festungsbaue beschäftigt. Die im Peloponnese aber sandten um dieselbe Zeit schwer bewaffnete auf Lastschiffen nach Sizilien. Die Lacedämonier hatten nämlich die tüchtigsten von den Heloten und Freigelassenen ausgewählt, von beiden zusammen gegen 6000 schwer bewaffnete, welche Ekritos, einen Spartiaten, zum Anführer hatten. Die Böotier gaben 300 Mann schweres Fußvolk mit, unter Anführung der Thebaner Xenon und Nikon und des Thespios Hegesander. Diese waren im vordersten Zuge und stachen von Tenarum in Lakonien in die See. Kurze Zeit nach ihnen sandten die Korinther 500 Mann schweres Fußvolk, teils aus Korinth selbst, teils aus arkadischen Miettruppen bestehend, ab, welchen sie den Korinther Alexarchus als Anführer beigaben. Auch die Sizionier schickten sogleich mit den Korinthern 200 schwer bewaffnete unter Anführung des Sizioniers Sargeus aus. Die 25 korinthischen Schiffe aber, die im Winter bemannt worden waren, nahmen ihre Stellung gegenüber von den 20 athenischen Schiffen, bis jene Truppen auf den Lastschiffen vom Peloponnes abgefahren waren. Dies war die erste Absicht ihrer Bemannung gewesen, dass nämlich die Athener nicht auf die Lastschiffe, sondern mehr auf die Kriegsschiffe ihre Aufmerksamkeit richten möchten. Indessen ließen die Athener gleichzeitig mit der Befestigung von Thessalia bald nach dem Anfange des Frühlings 30 Schiffe in die Gegend des Peloponneses auslaufen, unter Anführung des Charikles, Sohnes von Apollodoros, welcher auch den Auftrag hatte, sich nach Argos zu verfügen und dem Bundesvertrag zufolge die argivischen Schwerbewaffneten zur Bemannung der Flotte aufzubieten. Auch sandten sie Demosthenes nach Sizilien, wie sie im Sinne gehabt, mit 60 athenischen Schiffen und 5 aus Chios, sowie mit 1200 schwer bewaffneten Athenern aus der Dienstliste und mit einer so großen Zahl von Inselbewohnern, als man überall her zur Verfügung hatte. Auch gaben sie ihm von den unterworfenen Bundesgenossen, was diese irgend zum Kriege Taugliches hatten, mit. Außerdem hatte er den Befehl, fürs Erste in Verbindung mit Charikles zu kreuzen und an seinen Kriegsunternehmungen in der Gegend des lakonischen Gebiets teilzunehmen. Demosthenes schiffte nun nach Ägina und erwartete dort, was von seinen Kriegsleuten etwa noch zurück war, und Charikles, der die Argiver an sich ziehen sollte. Was nun Sizilien betrifft, so kam um dieselbe Zeit in diesem Frühjahre Gylippus nach Syrakus zurück und brachte von den Städten, die er für sich gewonnen hatte, überall her so viel Kriegsmacht als möglich mit. Nun berief er die Syrakusier zusammen und riet ihnen, so viel Schiffe, als sie nur könnten, zu bemannen und sich in einem Seegefecht zu versuchen, denn er hoffe, dadurch einen solchen Erfolg zu bewirken, dass es der Mühe wert wäre, etwas zu wagen. Besonders nachdrücklich aber unterstützte seinen Rat Hermokrates und sagte, sie sollten sich nicht fürchten, etwas mit der Flotte gegen die Athener zu wagen. Er bemerkte, die Erfahrung im Seewesen, die jene besitzen, sei kein von jeher ihnen eigentümliches Erbstück, vielmehr seien sie noch mehr Festlandsbewohner als die Syrakusier und nur von den Mediern gezwungen worden, Seeleute zu werden. Solchen kühnen Männern wie die Athener scheinen diejenigen wohl am furchtbarsten, welche ihnen mit gleicher Kühnheit entgegengehen, denn so wie jene manchmal, ohne an Macht überlegen zu sein, durch verwegenen Angriff andere schrecken, so werde auch ihnen dasselbe auf gleiche Weise wie ihren Gegnern widerfahren. Er sei, sagte er, überzeugt, dass die Syrakusier, wenn sie es wagen, der athenischen Seemacht sich unerwartet entgegenzustellen, vermittelst der eben dadurch erregten Bestürzung weit mehr gewinnen werden, als die Athener durch ihre Geschicklichkeit, der Unerfahrenheit der Syrakusier schaden werden. Er riet ihnen also unverzagt, einen Versuch mit ihrer Seemacht zu wagen. Auf das Zureden des Gylippus, Hermokrates und einiger andern richteten also die Syrakusier ihre Gedanken eifrigst auf eine Seeschlacht und bemannten ihre Schiffe. Nachdem Gylippus die Seemacht gerüstet hatte, rückte er bei Nacht mit dem gesamten Landheere aus, in der Absicht, für sich selbst damit die Verschanzungen auf dem Plemmyrium zu Lande anzugreifen. Zugleich liefen verabredetermaßen die syrakusischen Kriegsschiffe, 35 an der Zahl, aus dem großen Hafen aus und 45 Schiffe aus dem kleinen Hafen, wo ihre Schiffswerfte waren, herum, um sich mit den innerhalb befindlichen Schiffen zu vereinigen und in Verbindung mit ihnen gegen Plemmyrium heranzusegeln, damit die Athener von beiden Seiten beunruhigt wurden. Die Athener bemannten dagegen in Eile 60 Schiffe und schickten sich an, mit 25 Fahrzeugen den 35 Syrakusischen im großen Hafen ein Seetreffen zu liefern. Mit den übrigen aber liefen sie denen, welche von den Schiffswerften her herumsegelten, entgegen. Das Seegefecht wurde unmittelbar vor der Mündung des großen Hafens geliefert, und lange hielten sie gegeneinander stand, indem die einen das Einlaufen erzwingen, die andern es verwehren wollten. Während nun die Athener im Plemmyrium sich gegen die Küste herabgezogen hatten und ihre Aufmerksamkeit auf das Seetreffen richteten, überraschte sie Gylippus, griff mit Tagesanbruch plötzlich ihre Verschanzungen an und eroberte zuerst die größte derselben und sofort auch die beiden kleinern, da die Besatzung, als sie die größte so leicht erstiegen sah, nicht standhielt. Aus der ersten, als sie genommen war, rettete sich diejenige Mannschaft, welche sich auf die Fahrzeuge oder Lastschiffe flüchten konnte, mit Mühe in das Lager. Denn da die Syrakusier mit ihren Schiffen im großen Hafen in der Seeschlacht damals noch im Vorteil waren, so wurden jene von einem Kriegsschiff, welches ein guter Segler war, verfolgt. In dem Augenblicke aber, als die beiden anderen Verschanzungen erstiegen wurden, befanden sich die Syrakusier auf der Flotte bereits gerade im Nachteil, und so konnten die, welche von dort sich flüchteten, umso leichter vorbeisegeln. Die syrakusischen Schiffe nämlich, welche vor der Mündung des Hafens das Seegefecht hielten, hatten die athenische Linie durchbrochen, waren ohne gehörige Ordnung eingedrungen und hatten durch diese Verwirrung untereinander den Athenern den Sieg in die Hände gespielt. Denn diese brachten nicht allein jene, sondern auch diejenigen, von welchen sie am Hafen vorher besiegt waren, zum Weichen. Auch versenkten sie 11 syrakusische Schiffe und töteten den größten Teil der Mannschaft, mit Ausnahme des Schiffsvolkes von 3 Fahrzeugen, das sie zu Gefangenen machten. Von ihren Schiffen aber wurden 3 zerstört. Sie zogen hierauf die Schiffstrümmer der Syrakusier ans Land, errichteten ein Siegeszeichen auf der kleinen Insel, die vor Plemmyrium liegt, und zogen sich wieder auf ihren Standort zurück. Ende von 7. Buch, Teil 2.